Im vergangenen Oktober, kurz vor ihrem 88. Geburtstag, wurde der britischen Schriftstellerin Doris Lessing der Nobelpreis für Literatur zuerkannt. In wenigen Tagen, am 10. Dezember, findet in Stockholm die feierliche Preisverleihung statt. Die im Iran geborene Schriftstellerin, die viele Jahre in Afrika, dem heutigen Simbabwe, verbrachte, wurde immer wieder für die höchste Literaturauszeichnung gehandelt. Ihr bekanntestes Werk ist »Das goldene Notizbuch«. Daneben zeigte die Schriftstellerin aber ein großes Interesse für Science-Fiction-Stoffe, so in ihrer Erzählung »Bericht über die bedrohte Stadt«. Darin versuchen Außerirdische, die Bewohner einer Stadt vor einer bevorstehenden Naturkatastrophe zu warnen. Leider vergeblich. Die Hörspielfassung möchten wir Ihnen nun vorstellen und bitten um Verständnis für diese Programmänderung aus aktuellem Anlass. Achtung Basis, Achtung Basis, Dringlichkeitsmeldung, alle koordinierten Programme, alle Pläne, alle schriftliche Material, ungültig, Zustand der Stadt, anders als von uns prognostiziert, alle Programme löschen, alle Projektgruppen instruieren über veränderte Lage, neue Informationen folgen, bitte speichern, bitte speichern. Zusammenfassung der Hintergrundinformationen zum Einsatzauftrag. Seit unser Planet entdeckte, dass dieser Stadt Zerstörung oder schwere Beschädigung bevorsteht, wurden alle Berechnungen und Pläne unserer Abteilung zwangsläufig von der Frage bestimmt, wie kann man die Stadt erreichen und ihre Bewohner vor dem warnen, was auf sie zukommt. Nach Beobachtung ihres Verhaltens durch unsere Observatorien und von unseren unbemannten Raumsonden aus, die wir in periodischen Abständen während des letzten Jahres nach ihrer Zeitrechnung gestartet haben, kamen unsere Beauftragten für auswärtige Angelegenheiten zu dem Schluss, dass diese Lebewesen nicht die geringste Ahnung haben können von dem, was sie bedroht. Ihre Technologie ist zwar in mancher Hinsicht hochentwickelt, dennoch hat sie eine riesige Lücke, eine Nullstelle, die sich in der Tat definieren lässt als eine Zone der Unwissenheit. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Diese Lücke schien unvorstellbar. Unsere Wissenschaftler wandten viel Zeit und Mühe auf, um festzustellen, was für ein Gehirn diese Geschöpfe haben könnten, das solch offensichtlichen Widerspruch zuließ. Unsere Fachleute mussten die Lösung des Problems aufschieben, da ihre Theorien zunehmend unwahrscheinlicher wurden. Keine andere uns bekannte Spezies entspricht auch nur im Entferntesten dem Bild, das wir uns von dieser dargemacht hatten. Zusammenfassung der Ziele dieses Einsatzauftrages. In der Zwischenzeit wurden in größter Eile und mit Nachdruck all unsere Mittel ausgeschöpft, um mit einem bemannten Raumschiff auf diesem Planeten landen zu können. Nachdem wir sie gewarnt und ihnen die Information gegeben hatten, die zwar uns, aber wie wir glaubten, nicht ihnen verfügbar war, wollten wir ihnen noch mehr anbieten. Unsere Unterstützung. Wir hatten vor, ihnen bei der Räumung des bedrohten Gebietes zu helfen, die Bevölkerung anderswo unterzubringen und die Schockwirkung in dem Gebiet aufzufangen. Dann wollten wir zur Basis zurückkehren mit einigen geeigneten Exemplaren von ihnen, um durch eine spezifische Ausbildung die Lücke in ihrem Geist und folglich in ihrer Wissenschaft zu schließen. Den ersten Teil führten wir aus. Es gelang uns, in der vorgegebenen Zeit ein Raumschiff zu entwickeln, das den Transport einer Mannschaft auf diesen Planeten ermöglichte. Unser Raumschiff ist vor 7 Tagen hier gelandet, an der westlichen Küste der Landmasse, wie geplant und ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Beschreibung des Hauptproblems. Wenn wir erst jetzt unseren Bericht übertragen, so gibt es dafür 2 Gründe. Erstens. Uns wurde sehr schnell klar, dass unser Energievorrat viel stärker beansprucht werden würde als vorhergesehen und dass wir sparsam damit umgehen müssten. Zweitens. Die Schwierigkeit mit dieser Spezies ist nicht, dass sie unfähig wäre, die unmittelbare Zukunft vorauszusagen. Vielmehr ist es so, dass sie sich nicht darum zu kümmern scheint. Doch ist das aufs Ganze gesehen wohl eine zu simple Beschreibung ihres Zustandes. Wäre es so einfach, dass die Spezies wüsste, innerhalb von 5 Jahren wird ihre Stadt zerstört oder teilweise zerstört und sie bliebe gleichgültig, dann müssten wir wohl sagen, dieser Spezies fehlt die Grundeigenschaft, die jedem Lebewesen notwendigerweise eigen ist, der Lebenswille. Herauszufinden, welcher Mechanismus da im Spiel ist, diese Bemühung ist die Ursache unserer Verspätung. Bevor wir einen detaillierten Rechenschaftsbericht geben, müssen wir aber noch eine Tatsache erwähnen, die kaum zu glauben ist. Ihre Entdeckung war von größter Tragweite für unsere Forschungsreise, denn sie befähigte uns, unser Problem ganz klar zu sehen. Diese Stadt hat bereits eine Katastrophe größeren Ausmaßes erlebt. Vor ungefähr 65 Jahren nach ihrer Zeitrechnung. Ein Gedanke drängt sich sofort auf. Unsere Experten wussten nichts über das vergangene Unglück, nur über das bevorstehende. Unser Denkvermögen ist also auf seine Weise genauso unzulänglich wie das ihre. Wir waren zu dem Schluss gekommen, dass sie eine Nullstelle hätten, die es ihnen unmöglich mache, in die nahe Zukunft zu blicken. Einmal zu diesem Schluss gekommen, hatten wir nie eine weitere Möglichkeit in Betracht gezogen, die Wahrheit nämlich, dass sie keine Nullstelle hatten, dass sie über die drohende Gefahr Bescheid wussten und sich nicht darum kümmerten. Oder so taten, als wenn es sie nicht kümmerte. Da wir unfähig waren, uns die letztgenannte Möglichkeit vorzustellen, glaubten wir zunächst, es sei ganz ausgeschlossen, dass bereits ein Unglück geschehen sein könnte. Denn wäre uns so etwas zugestoßen, dann hätten wir aus diesem Ereignis gelernt und die entsprechenden Schritte unternommen. Durch eine Reihe falscher Annahmen und die Unfähigkeit, uns vom eigenen Denkschema zu lösen, entging uns also eine Tatsache, die einen Schlüssel zu ihrem höchst eigentümlichen Wesen hätte sein können. Die Tatsache, dass sie erst vor kurzer Zeit eine solche Katastrophe erlebt hatten, wie sie ihnen jetzt wieder bevorsteht, und das schon bald. Beschreibung der Landung. Unsere unbemannten Sonden landen schon seit Jahrhunderten auf ihrem Planeten. Sie haben die verschiedensten Formen und sind von unterschiedlichem Material. Diese Landungen geschahen bis vor einem Jahr in großen Abständen, weil die hiesige Spezies, abgesehen von ihrer einzigartigen Zerstörungswut und ihrer Kriegslust, weder die bemerkenswerteste noch die interessanteste unter denen ist, die in der Raumflugphase unserer technologischen Revolution erforscht wurden. Aber in der letzten Zeit sind 12 unserer unbemannten Raumschiffe dort gelandet. Immer dann, wenn ihr Planet sein volles Lichtpotenzial hatte. Und jedes Mal nahe bei der schon erwähnten Stelle. Das ging ohne große Schwierigkeiten, weil das Gelände Halbwüste ist und nur dünn besiedelt. Wir wählten ein Material für das Raumschiff, das als ihre Lichtsubstanz erscheinen würde. Dadurch konnten wir ihr Planetenlicht für unsere Landungen voll nutzen. Diese Raumschiffe waren, wenn überhaupt, nur als starkes Mondlicht sichtbar. Das für die gegenwärtige Mission verwendete Raumschiff, das 13. in dieser Serie, besitzt eine höhere Dichte, da es bemannt ist. Wir landeten nach Plan. Der Himmel war klar, ihr Mondlicht stark. Wir merkten sofort, dass wir sichtbar waren. Denn eine Herde junger Geschöpfe, etwa 50 oder 60, die in der Nähe mit einem Paarungsritual beschäftigt waren, das Feuer, Essen und großen Lärm einschloss, zerstreute sich bei unserer Landung. Als wir ihre Gedankenströme anzapften, erwies sich, dass sie unsere Sonde für außerirdisch hielten. Dass es ihnen aber nichts ausmachte. Nein, das ist keine genaue Beschreibung. Es war nicht so, dass sie uns gegenüber gleichgültig gewesen wären, vielmehr bestimmte Gleichgültigkeit all ihre Denkprozesse. Von uns wurde das als Blockierung oder Barriere empfunden. Nachdem die jungen Geschöpfe fort waren, prüften wir sorgfältig das Gelände und entdeckten, dass wir uns auf einem Hochplateau befanden, das zu Bergen aufsteigt, landeinwärts von der Wassermasse, an deren Rand die Stadt liegt. Eine Gruppe älterer Exemplare kam an. Wir wissen inzwischen, dass sie in der Nähe leben und alle auf irgendeine Art Ackerbau betreiben. Sie kamen ganz nahe heran und beobachteten das Raumschiff. Eine Erkundung ihrer Gedankenströme zeigte eine andere Art geistiger Blockierung. Die unterschiedliche Beschaffenheit der Gedankenströme lässt sich nach unseren jetzigen Erfahrungen wie folgt beschreiben. Die Älteren fühlten sich verantwortlich zu handeln. Und hatten auch die Möglichkeit dazu. Sie betrachteten sich als Mitglieder der Gesellschaft, während die Jungen ausgeschlossen waren oder sich selbst ausgeschlossen hatten. Beschreibung ihrer Verhaltensmuster. Jeder im Sonnensystem weiß, dass diese Spezies sich in einem Prozess der Selbstzerstörung oder partieller Selbstzerstörung befindet. Das ist eine Krankheit dieser Gattung. Die größten und mächtigsten Gruppierungen werden völlig von ihren kriegerischen Zwecken beherrscht. Oder präziser, jede Gruppierung ist ein kriegerischer Zweck, da ihre gesamte Wirtschaft, ihr individuelles Leben, all ihre Bestrebungen dem Bedürfnis untergeordnet sind, einen Krieg vorzubereiten oder zu führen. Die totale Beherrschung eines Gebietes durch diese Kriegsmaschinerie ist für seine Bewohner nicht immer erkennbar. Die Spezies ist nämlich in der Lage, sich für friedliebend zu halten, auch wenn sie gerade Krieg führt oder vorbereitet. Dies ist der Kern der Sache. Hier nähern wir uns dem Wesen der Blockierung oder Deformation ihres Geistes. Es ist nämlich so: Sie sind fähig, gleichzeitig verschiedene, einander widersprechende Meinungen im Kopf zu haben, ohne das zu bemerken. Darum ist es so schwer für sie, rational zu handeln. Nun wird aber die Kriegsmaschinerie eines jeden Gebietes nicht von seinen Bewohnern kontrolliert, sondern sie kontrolliert sich selbst. Jedes Gebiet ist intensiv damit beschäftigt, hochentwickelte Kriegswaffen aller Art zu erfinden, zu vervollkommnen und vor den eigenen Bewohnern wie auch vor dem Feind geheim zu halten. Zum Beispiel waren die Landungen auf ihrem Mond unlängst groß ausposaunt von den Gruppierungen, die sie durchgeführt haben, und atemlos verfolgt von allen Bewohnern des Planeten, keineswegs die ersten. Nein, die ersten Mondlandungen fanden heimlich statt. Und zwar, um die Überlegenheit einer Gruppierung über die andere im Kriegsfalle zu sichern. Die unterwürfige Bevölkerung erfuhr nichts davon. Eine große Anzahl der verschiedensten Waffen wird ständig in allen Teilen ihres Planeten getestet. Die Bewohner können sie dabei teilweise oder gar in voller Größe sehen und berichten dann den Behörden davon. Einige dieser Geräte sind, zumindest vom Aussehen, den Sonden außerirdischer Herkunft ähnlich. Bürger, die von fliegenden Untertassen berichtet haben, um einen ihrer bildhaften Ausdrücke zu gebrauchen, können ebenso gut die neuesten Geräte ihrer eigenen Gruppierung gesichtet haben wie eine unserer Beobachtungssonden. Wenn ein solcher Bürger bis zu einer gewissen Stufe in der Beamtenhierarchie vorgedrungen ist, wird er erleben, dass seine Beobachtungen totgeschwiegen werden. Er wird abgewiesen, lächerlich gemacht oder sogar bedroht. Eine große Anzahl von Menschen sieht also überall auf dem Planeten Fahrzeuge wie die unsrigen oder wie die von anderen Planeten. Aber die Atmosphäre, die von den alles beherrschenden Kriegsministerien geschaffen wird, ist derart, dass diese Personen als nicht zurechnungsfähig bezeichnet werden oder als irregeleitet. Bis einer von ihnen nicht wirklich ein solches Fahrzeug oder ein Raumschiff gesehen hat, ist er überzeugt, dass jeder, der so etwas behauptet, verrückt sei. Und darum spricht er nicht darüber, wenn er tatsächlich einmal etwas sieht. Aber inzwischen haben so viele Personen die Dinge mit eigenen Augen gesehen, dass es überall Subgruppierungen Abtrünniger und Unzufriedener gibt. Sie kommen aus allen Altersgruppen. Den größten Anteil stellt die am weitesten verbreitete Subkultur, nämlich die der Jungen dieser Spezies, die aufgewachsen sind in einer Gesellschaft der totalen Kriegsbereitschaft und die widerwillig einer Zukunft entgegenblicken, die nur frühen Tod oder Verstümmelung bedeuten kann. Sie reagieren darauf so wie schon erwähnt, mit der Abneigung, sich an der Verwaltung ihrer unterschiedlichen Gesellschaftsformen zu beteiligen. Die Älteren scheinen viel eher in der Lage zu sein, sich selbst etwas vorzumachen. Sie gebrauchen Worte wie Frieden, auch wenn sie ein kriegsähnliches Verhalten an den Tag legen. Die Jungen denken klarer, sehen den Planeten eher als einen einheitlichen Organismus an, aber sie sind auch passiver und ohne Hoffnung. Erster Versuch einer Warnung. Da die älteren Exemplare bereits an der Stelle unserer Landung waren und keine Angst hatten, dort zu bleiben, schalteten wir uns erneut in ihre Gedankenströme ein. Wir wollten versuchen, ihnen unsere Botschaft zu übermitteln. Aber da gab es eine Barriere oder zumindest etwas, das wir nicht verstehen konnten. Wir hatten erwartet, die Nachricht von dem bevorstehenden Unglück werde ihre Denkmaschine in Panik versetzen. Deshalb gaben wir die Nachricht sehr vorsichtig und langsam ein. Als wir auf die Barriere stießen, schoben wir das auf die Angst. Wir irrten uns. Wir sollten an dieser Stelle vielleicht auf ein psychologisches Gesetz hinweisen, das fundamental für sie zu sein scheint. Es handelt sich um eine Spezies, die immun ist gegen Angst. Als wir nach Ablauf eines Tages und einer Nacht noch immer auf dieselbe Blockade stießen, wiederholten wir die Botschaft noch einmal extrem langsam und vorsichtig, in der Hoffnung, dass sie die Angst überwinden würden. Am Ende dieser zweiten Übermittlungsphase gab es jedoch keine Änderung ihrer geistigen Verfassung. Ich wiederhole, keine. Inzwischen wissen wir, was uns damals völlig entgangen war. Wir teilten ihnen etwas mit, das ihnen bereits bekannt war. Da wir zu jener Zeit derartiges nicht vermuten konnten, kamen wir zu dem Schluss, dass diese Personengruppe aus irgendeinem Grund für unsere Zwecke ungeeignet sei und dass wir einen völlig anderen Typ ausprobieren müssten, möglichst eine andere Altersgruppe. Da der Landungsplatz unseres Raumschiffs für die schon erwähnten Paarungsrituale benutzt wurde, ergab es sich, dass vier junge Leute in verschiedenen Typen von Metallmaschinen aus der Stadt ankamen und sich ziemlich nah zu uns auf eine kleine, felsige Erhöhung setzten. Zweiter Versuch einer Warnung. Sie sahen wie gesunde, kräftige Exemplare aus. Und wir begannen, unsere Informationen zu übermitteln, allerdings massiver als bei dem vorhergegangenen Versuch. Doch trotz der stärkeren Dosierung absorbierten die vier, was wir ihnen eingaben, und reagierten auf dieselbe Weise wie die Älteren. Wir verstanden das nicht. Und deshalb nahmen wir in Kauf, sie durch eine noch stärkere Dosis möglicherweise in die Flucht zu treiben. Aber ihre Denkmaschine wies das, was wir ihnen einfütterten, weder zurück, noch zeigten sie Angst. Sie teilten einander ganz mechanisch mit, was wir ihnen eingaben. Beleg 1. Die sagen, wir haben nur noch 5 Jahre. Das ist schlimm. Mensch, das wird ja richtig schlimm. Wenn das passiert, ist es wirklich schlimm. Die halbe Stadt könnte dabei umkommen, sagen sie. So schlimm könnte es werden. Irgendwann in den nächsten 5 Jahren, sagen die. Mensch, das wird ja richtig schlimm. Es war, als schütte man eine Flüssigkeit in einen Behälter, der ein Loch hat. Wir gingen zu Phase 2 über. In Besitznahme des Geistes geeigneter Einzelwesen, um sie als Sprachrohr für die Warnungen einzusetzen. Wir begleiteten darum die vier Jugendlichen in ihren Metallmaschinen zur Stadt zurück. Wir glaubten, durch sie am schnellsten geeignete Personen für die Informationsübernahme zu finden. Die Art, wie sie mit ihren Maschinen umgingen, schockierte uns. Ihre Transportmethoden sind selbstmörderisch. Während der Zeit, die sie brauchten, um die Vororte der Stadt zu erreichen, zwischen Morgendämmerung und Sonnenaufgang, gab es 4 beinahe Zusammenstöße mit anderen, ebenso rücksichtslos gesteuerten Fahrzeugen. Die jungen Leute zeigten jedoch keinerlei Angst und reagierten mit dem Mechanismus, der als Gelächter bezeichnet wird. Das ist wiederholtes heftiges Zusammenziehen der Lunge, was eine geräuschvolle Emission der Luft zur Folge hat. Diese Fahrt, ihr Leichtsinn, ihre Gleichgültigkeit dem Tod und dem Schmerz gegenüber, ließen uns zu dem Schluss kommen, dass diese Vierergruppe, wie die Gruppe der Älteren, atypisch sei. Wir spielten mit dem Gedanken, dass es eine große Anzahl von schadhaften Lebewesen in dieser Spezies gebe und dass wir keine glückliche Auswahl getroffen hätten. Die Maschinen wurden angehalten, um aufgetankt zu werden. Die 4 stiegen aus und spazierten umher. 3 weitere Jugendliche saßen aneinander gedrängt, wie erstarrt, auf einer Bank. Wie all die anderen trugen sie die unterschiedlichsten Kleidungsstücke und einen langen Kopfpelz. Sie hatten Musikinstrumente bei sich. Unsere 4 versuchten, sie zu wecken, was nur teilweise gelang. Wir entdeckten dann, dass sie unter dem Einfluss irgendeiner Droge standen, welche zwar die Sensibilität schärft, normale Reaktionen jedoch hemmt. Während die 4 unsere Anwesenheit in dem Fahrzeug überhaupt nicht wahrgenommen hatten, schienen die 3, einmal aus ihrem Halbbewusstsein aufgeweckt, uns zu sehen oder zumindest zu fühlen und richteten an uns ein Gemurmel der Billigung oder des Willkommens, Sie schienen uns mit dem Sonnenaufgang in Verbindung zu bringen. Nachdem die vier auch etwas von den Drogen genommen hatten, gingen sie zu ihren Fahrzeugen. Wir entschieden uns, bei den Dreien zu bleiben, da wir glaubten, dass ihre Sensibilität ein gutes Zeichen sei. Als wir ihre Gedankenströme testeten, fanden wir sie recht frei. Keine Blockaden und Verkrampftheiten wie bei den anderen, die wir geprüft hatten. Wir gingen dann zur Inbesitznahme ihres Geistes über. Dies war der einzig wirklich gefährliche Moment während der ganzen Mission. Wir hätten sehr leicht dabei zugrunde gehen können. Die Droge bewirkt nämlich, dass alle Mechanismen, die mit Funktionen wie Gehen, Sprechen, Essen und so weiter zu tun haben, durcheinander geraten, während die Gehör-, Geruchs-, Gesichts- und Tastsinne sensibilisiert werden. Für uns jedoch, die wir in ihren Geist eindringen, ist es, als wenn wir mitten in eine Farbexplosion gerieten. Denn das ist ja gerade der auffälligste Unterschied zwischen unserer Art wahrzunehmen und der ihren. Die physische Struktur ihres Geistes wird in Schwingungen von leuchtenden Farben sichtbar. Ein Phänomen, das sie Schönheit nennen. Es hätte leicht passieren können, dass wir von der Heftigkeit der Farbexplosion hinweggeschwemmt worden wären. Achtung Basis, Dringlichkeitsmeldung, Energievorrat wird knapp, Übertragung des laufenden Berichtes wird dadurch möglicherweise durch Sendematerial von hiesigem Planeten unterbrochen werden, senden ab sofort nur noch auf einer Frequenz. Wir müssen den Bericht verkürzen, also. Die drei jungen Leute taumeln vor Begeisterung über diese leuchtende Dimension, sangen schreiend, dass die Stadt verdammt sei. Sie blieben am Straßenrand stehen, bis eine der zahlreichen Metallmaschinen anhielt, um uns mitzunehmen. Zwei Wesen saßen in dem Fahrzeug, beide jung. Und keines reagierte in irgendeiner Weise auf die Warnungen, die wir ihnen durch die Stimmen unserer Medien übermittelten. Wir kamen schließlich in der Stadt an, die sehr groß ist und dicht bevölkert. Sie ist voller Leben, äußerst farbenfroh, und brachte uns vollends aus dem Gleichgewicht. Wir mussten erkennen, dass unsere Methode der Inbesitznahme des Geistes ausgewählter Personen mit dem Ziel, Informationen weiterzugeben, bei dieser Spezies nicht anwendbar war. Die Transformation ist für uns zu radikal. Die drei verließen das Fahrzeug, gingen in die Straßen und schrien die Fakten, die wir ihnen eingegeben hatten, hinaus. Es sei kaum daran zu zweifeln, dass irgendwann innerhalb der nächsten 5 Jahre ein starkes Planetenbeben den größeren Teil der Stadt zerstören würde, mit schweren Verlusten unter der Bevölkerung. Es war früh am Morgen, aber viele waren schon unterwegs. Wir erwarteten irgendeine Reaktion, zumindest Interesse. Irgendwelche Rückfragen, auf die wir mit Ratschlägen hätten antworten können, mit dem Angebot zu helfen. Aber niemand nahm auch nur die geringste Notiz davon. Nur ein flüchtiger Blick oder ein kurzes, apathisches Glotzen. Bericht über das Eingreifen der Behörden. Plötzlich ertönte ein seltsames Kreischen und Heulen, von dem wir zuerst annahmen, es sei die Reaktion dieser Wesen auf unsere Warnung oder die Aufforderung an die Einwohner, Maßnahmen zur Selbsterhaltung zu ergreifen. Aber es war nur ein weiteres Fahrzeug militärischen Typs. Und die drei, also auch wir, wurden aufgegriffen und wegen der Störung, die wir verursacht hatten, in ein Gefängnis gebracht. Wir glaubten, die Behörden hätten uns aufgegriffen, um uns zu den Enthüllungen, die wir machen mussten, zu befragen. Im Militärfahrzeug und im Gefängnis schrien wir laut und anhaltend die Tatsachen heraus und hörten nicht eher auf, bis ein Arzt uns eine andere Droge einspritzte. Die drei wurden sofort bewusstlos. Als wir den Arzt mit den Posten sprechen hörten, erfuhren wir zum ersten Mal von der vorausgegangenen Katastrophe. Das war für uns ein solcher Schock, dass wir damals nicht die richtigen Folgerungen daraus ziehen konnten. Aber wir entschieden uns sofort, unsere Medien zu verlassen. Der Arzt sagte auch, er habe eine große Anzahl von Menschen, besonders junge, wegen etwas zu behandeln, das er Paranoia nannte. Dies war es, woran seiner Meinung nach unsere drei Jugendlichen litten. Anscheinend ist es ein Zustand, bei dem die Menschen Angst haben vor bevorstehender Gefahr, die anderen davor zu warnen versuchen und dann aggressiv werden, wenn die Behörden sie daran hindern. Diese Diagnose und ebenso die Tatsache, dass der Arzt und die Behörden Bescheid wussten über die künftige Gefahr und die frühere Katastrophe, dass sie es also als Krankheit oder als geistigen Defekt ansehen, wenn jemand, der von der Bedrohung weiß, Schritte unternimmt, um ihr zu entgehen oder sie wenigstens zu mildern? Das war für uns so unbegreiflich, dass wir damals nicht in der Lage waren, es gründlich auszuwerten. Später hatten wir dann nicht die Zeit dafür, weil wir aufgrund der nachlassenden Energie... Und nun zum Schluss, meine Damen und Herren, eine Nachricht fürs Herz. 5 Mitbürger, keine Millionäre, nein. Menschen wie du und ich haben auf einen Monatslohn verzichtet, um die 2-jährige Janice Wanamaker, das Kind mit dem Loch im Herzen, in das weltberühmte Herzzentrum nach Florida zu schicken. Klein Janice hätte mit einem langen Dahinsiechen rechnen müssen, aber nun hat der Zauberstab der Liebe es abgewendet. Vielen Dank an die 5 guten Nachbarn von der Arselia-Straße. Vielen Dank! Vielen Dank! Achtung Basis, Dringlichkeitsmeldung, die befürchteten Unterbrechungen der Übertragung haben eingesetzt, Berichterstattung läuft trotz Einstreuung weiter, Kontrolle über Einsätzen und Ende der Störung nicht möglich. Wir fahren in unserem Bericht fort. Nach Aussage des Arztes wurden 200 Meilen Boden aufgerissen und hunderte von Menschen getötet. Ein Teil der Stadt sank in Trümmer. Danach war eine Feuersbrunst ausgebrochen. Der Arzt erinnerte an diese Katastrophe auf eine Art und Weise, die sie Humor nennen. Offenbar ein Kunstgriff, um sich von Spannung zu befreien, Angst abzuwehren oder abzuschwächen. Also möglicherweise einer der Mechanismen, die diese Lebewesen angesichts einer bevorstehenden Katastrophe passiv werden lassen. Wir betonen hier noch einmal, in allen anderen Planetensystemen ist Angst ein Mechanismus zum Schutz oder zur Warnung. Doch in diesen Geschöpfen ist dieser Mechanismus defekt. Dabei besteht gar keine Veranlassung für ihre Hilflosigkeit, da sie alle Mittel haben, die Stadt völlig zu evakuieren. Euer Vorort im Westen der Stadt wird 100.000 Bürgern eine Heimat geben. Meine Herren, ich kann Ihnen versprechen, im Herbst des nächsten Jahres wird es hier Geschäfte geben, Kinos, eine Kirche, Schulen und eine neue Autobahn. Die unaufhaltsame Ausdehnung unserer schönen Stadt mit ihrem einzigartigen Klima, ihrer traumhaften Lage an der Küstenstraße schreitet fort. Dieser neue Vorort ist ein weiterer wichtiger Beitrag zur Bekämpfung der Überbevölkerung und Wohnungsknappheit. Wenn wir unkontrollierten Versuche machen wollten, benötigten wir weitere Informationen. Um die Ergebnisse der Phase 2 zusammenzufassen. Es wurde uns klar, dass wir darauf achten mussten, die Gestalt älterer Lebewesen anzunehmen, da nach unserer Erfahrung die Behörden die Jungen ihrer Spezies nicht mochten. Allerdings wussten wir nicht, ob sie überhaupt fähig waren, den Älteren, die dem Leitbild ihrer Gesellschaft entsprechen, zuzuhören. Bei aller Verwirrung hatten wir doch eines verstanden. Wenn ihr etwas mitgeteilt wird, hat diese Spezies keinerlei Beurteilungskriterien, ob das Mitgeteilte wahr ist oder nicht. Wir auf unserem Planeten gehen davon aus, weil es unserer geistigen Struktur und der aller anderen von uns erforschten Spezies entspricht, dass eine Tatsache, die durch technischen Fortschritt oder durch eine neue, bisher nicht denkbare Ideenverbindung offenkundig geworden ist, als Wahrheit akzeptiert werden muss, bis sie durch eine neue Entwicklung überholt ist. Nicht so diese Spezies. Sie ist nicht fähig, eine Information oder neues Material zu akzeptieren. Es sei denn, es stammt aus einer Nachrichtenquelle, deren Kompetenz von ihr nicht in Frage gestellt wird. Die negativen Auswirkungen für ihre Entwicklung sind überhaupt nicht abzusehen. Wir schlagen vor, für künftige Besucher auf diesem Planeten Bevollmächtigte auszubilden, die in jeder Hinsicht den allerkonventionellsten und harmlosesten Mitgliedern ihrer Gesellschaft entsprechen. Denn es ist so, als wäre der Mechanismus Angst aus einem Bereich, wo er nützlich sein könnte, indem er Unheil verhindert oder abschwächt, abgedrängt worden in eine Zone ihres Bewusstseins, die sie gegenüber allem, was ihnen nicht vertraut ist, misstrauisch macht. Bericht über die Anpassung an die Norm der herrschenden Lebewesen. Wir verkörperten uns als 2 männliche Wesen reiferen Alters. Wir kleideten uns mit jener Sorgfalt, die ihnen Vertrauen einflößt. Schon eine geringfügige Abweichung von der Norm wird Missbilligung oder Verdacht erregen. Die herrschenden männlichen Wesen sind bei ihrer Kleiderwahl Beschränkungen unterworfen. Die Aufmachung der Frauen dagegen ist unendlich variabel. Und sie verändert sich dauernd, plötzlich und dramatisch, von einer Vorschrift zur nächsten. Die Jungen können tragen, was sie wollen, solange sie nicht Teil des Regierungsapparates sind. Das Schneiden und Zurechtlegen ihres Kopfpelzes ist ebenfalls wichtig. Frauen und Junge genießen auch darin Freiheiten, aber wir hatten zu beachten, dass unser Kopfpelz kurz geschnitten und flach anliegend war. Wir gewöhnten uns auch einen Gang an, der Ernsthaftigkeit und Beherrschung verriet und einen Gesichtsausdruck, der ihnen vertrauenswürdig schien. Zum Beispiel haben sie ein Verfahren entwickelt, die Lippen seitlich zu ziehen und die Zähne zu entblößen in einer Art Gesichtsarrangement, das sie Lächeln nennen. Es zeigt an, sie sind nicht feindlich gesonnen, werden nicht angreifen, ihre Absichten sind friedlich. Derart getarnt gingen wir in der Stadt umher. Es erstaunte uns, dass man so wenig Notiz von uns nahm. Denn obgleich wir recht geschickte Nachahmungen waren, waren wir doch nicht vollkommen. Ein prüfender Blick hätte genügt, uns zu entlarven. Aber eine ihrer charakteristischen Eigenarten ist, dass sie auffallend wenig am anderen wahrnehmen. Jeder, mit dem wir sprachen, wusste über die in den nächsten 5 Jahren zu erwartende Erdstörung Bescheid. Und wir erfuhren, dass sogar ein Institut existierte, das die früheren Erdbeben erforschen und Vorkehrungen für das Baseballspiel am heutigen Nachmittag stürzte ein Teil der Zuschauertribüne ein. 60 Leute wurden getötet. Es kamen Beileidsschreiben vom Präsidenten, von Ihrer Majestät der Königin von England und vom Papst. Ein Augenzeuge sagte unter Tränen: "Das ist das Schrecklichste, was ich jemals gesehen habe. Ich sehe dauernd diese toten Gesichter vor mir." Die Ursache des Unglücks liegt darin, dass alle an der Errichtung der Tribüne und ihrer Instandhaltung Beteiligten nur ein Ziel im Auge hatten: den größtmöglichen Profit für die Eigentümer. Ein Hilfsfonds wurde schon in dem Moment eingerichtet, als die Leichen aus dem Stadion hinausgetragen wurden. Die Spendensumme beträgt bereits $200,000. Davon hat die Firma Nielsen Institut als Besucher aus dem geografischen Gebiet 2, dessen Bewohner als zurzeit Verbündete die Arbeit des Instituts beobachten dürfen. Eine kurze Beschreibung dieser Organisation mag von Nutzen sein. 50 ihrer erfahrensten Wissenschaftler sind darin tätig. Alle arbeiten an der Entwicklung modernster Instrumente zur Diagnose von Erdschwingungen und Erdbeben. Alle diese Wissenschaftler wohnen in der Stadt, verbringen hier ihre Freizeit und selbst das Institut liegt in der Gefahrenzone. Sie werden also alle unmittelbar betroffen sein, wenn die Erdstörung eintritt. Dennoch sind sie alle fröhlich und unbekümmert. Aber wenn man sich eine kurze Zeit mit ihnen unterhalten hat, muss man zu dem Ergebnis kommen, dass diese Wissenschaftler, wie schon die Jungen in ihren Metallmaschinen, die sie auf selbstmörderische Weise steuern, fest entschlossen sind, nicht an das zu glauben, was sie selbst herausgefunden hatten. Nämlich, dass sie in Gefahr sind und höchstwahrscheinlich zusammen mit dem Rest der Bevölkerung getötet oder verstorben. Brach bei Tagesanbruch aus, als nur wenige Menschen auf den Straßen waren. Das Feuer erreichte in wenigen Minuten den 4. Stock. Die Menschen in dem Gebäude wurden von dem Feuer nach oben getrieben. Nur wenigen gelang es, sich zu retten, da die Feuerleitern in ein Flammenmeer getaucht waren. Ein Unbekannter drang trotz Rauch und Flammen in das Gebäude ein und rettete in letzter Sekunde 2 kleine Kinder, die weinend im 2. Stock zurückgeblieben waren. Er stürzte sofort wieder zurück in das Inferno und wurde zuletzt an einem Fenster im 2. Stock gesehen, von wo aus er ein Baby der Menge zuwarf. Das Baby wird überleben, aber der unbekannte Held fiel zurück in die Flammen. Ein Mechanismus nachgewiesen zu haben, der bewirkt, dass sie ohnmächtig und unentschlossen bleiben. Beständig diskutieren und analysieren sie. Ihre Prognosen über kleinere Beben in der einen oder anderen Region bewahrheiten sich eine nach der anderen. Dennoch wird weiterhin analysiert und diskutiert. Es war nicht möglich, mit ihnen wirksame Präventivmaßnahmen zu besprechen. Wir wären nur in den Verdacht geraten, so etwas wie Unruhestifter zu sein. Kurz gesagt, sie diskutieren unbeeindruckt über Zeitpunkt, Ausmaß und Wirkung der vorausgesagten Erdstöße, aber sie reagieren feindlich auf jeden Vorschlag, die Bevölkerung umzusiedeln oder die Stadt an anderer Stelle wieder aufzubauen. Die Aufgabe des Instituts besteht eben ausschließlich darin, zu warnen und Vorhersagen zu machen. Es liegt nicht in seiner Verantwortung, Lösungen vorzuschlagen. Aber dieser Mechanismus ist bloß Ausdruck von etwas, das tiefer liegt. Wir haben den Verdacht, dass eine große Anzahl der Aktivitäten, die Sie selber als Methoden ansehen, Veränderung herbeizuführen, Leben zu retten, die Gesellschaft zu verbessern, de facto Methoden sind, den Wandel zu verhindern. Es ist, als wären Sie von einer gewaltigen Mattigkeit befallen, einem Mangel an Lebensenergie, als sträubten Sie sich deshalb gegen den Wandel. Diese Lebewesen sind beruhigt, wenn sie ein Problem erkannt haben. Wenn das einmal geschehen ist, haben sie nicht mehr die Energie, entsprechend ihren Erkenntnissen zu handeln. Sie glauben, wenn sie ein Problem benennen können, komme es schon irgendwie. Proteste dagegen, dass die drei Wolkenkratzer auf der Third Street abgerissen werden sollen, um dort drei noch höhere Gebäude zu errichten. Statt das Geld für die Beschaffung von billigen Unterkünften für die sozial schwachen Bevölkerungsschichten der Stadt zu verwenden. Das entspricht nach neuesten Schätzungen fast einem Viertel der Gesamtbevölkerung. Alle sind in derart unzureichenden Unterkünften untergebracht, dass nur schnelle Abhilfe eine Katastrophe. Hinweise, dass alle ihre Aktivitäten durch das Gespräch bestimmt sind, öffentlich oder privat. Möglicherweise sind diese Lebewesen so beschaffen, dass für sie ein Ereignis überhaupt nicht stattgefunden hat, wenn es nicht diskutiert worden ist, oder wenigstens. Nach Mai 35 Tagungen mit insgesamt 75.000 Delegierten aus allen Teilen des Kontinents. Ja, und wie sieht es beim Tourismus aus? Auch die Zahl der Touristen übersteigt die sonst für den Mai übliche Quote. Das bedeutet bereits jetzt einen neuen Rekord für Tagungen und für den Tourismus. Das beweist, die Anziehungskraft unserer Stadt nimmt durch ihre Lage, ihr Klima, ihre Gastfreundlichkeit in der zivilisierten Welt ständig zu. Und welche Konsequenz müsste man Ihrer Meinung nach daraus ziehen? Tja, es ist unbedingt erforderlich, neue Hotels, Motels und Restaurants zu bauen. Die für uns auf der Hand zu liegen scheint, nämlich die Evakuierung der ganzen Stadt. Nie haben die Bewohner auch nur die Möglichkeit in Erwägung gezogen, ihre Stadt aufzugeben. Wir können daraus nur den Schluss ziehen, dass ihnen ihr Leben unwichtig ist. Sie sind ihrem eigenen Leiden gegenüber gleichgültig, gehen davon aus, dass ihre Spezies durch Naturkatastrophen, Hungersnot, Kriege ständig an Zahl, Widerstandskraft und Gesundheit verlieren muss. Dass diese Haltung einhergeht mit grenzenloser Fürsorge und Zuneigung gegenüber Einzelpersonen oder kleinen Gruppen, scheint uns ein Diese Summe zur Errichtung eines Ehrenmals verwendet werden soll. Es wird die Form einer Säule haben, mit dem Kopf des Verstorbenen, William Underscribe in Relief auf der einen Seite und der Inschrift zur Ruhe gelegt am Busen der Natur, fortgegangen, aber nicht vergessen, auf der anderen Seite. Joan Underscribe, die ihren Ehemann vor 5 Jahren verlor, hat 7 Tage in der Woche von 6 Uhr früh bis 10 Uhr abends im Avenue Motel gearbeitet, um das Geld für dieses einfache und doch ergreifende Ehrenmal zu verdienen. Diese 5 Jahre unermüdlicher Schwerstarbeit haben ihre Gesundheit ruiniert. Aber sie bereut nichts. Er war der beste Ehemann, den eine Frau je gehabt hat, erzählte sie uns. Nichts, was wir gegen diese totale Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen Lage unternehmen konnten. Aber da sie zumindest bereit sind, über Situationen zu diskutieren, dachten wir uns einen Plan aus, der nach unserem Die größte je dagewesene Show, der beste Zirkus der Welt, nonstop Popkonzerte, eine ganze Woche lang, Tag und Nacht. Nicht zu vergessen die 3 Opern aus dem größten Theater der Welt, der British National Theatre Company. Und die Dauerattraktion, das internationale Stars, The Three Sisters. Eröffnet wird die Show von unserer First Lady mit ihrem charmanten Gewand. Einzuberufen, das heißt, eine große Anzahl von Einzelwesen an einem Ort zu versammeln, um Formulierungen auszutauschen. Das ist wahrscheinlich ihr Hauptmechanismus zum Abbau von Ängsten. Sie nehmen bei jeder Gelegenheit ihre Zuflucht dazu. Dabei ist es gleichgültig, ob die Konferenz von Regierungen, Verwaltungsbehörden, Obrigkeiten aller Art einberufen wird oder gesellschaftlichen Charakter hat. In diesem Fall heißt die Konferenz Party und dient angeblich dem Vergnügen. Aber in Wahrheit ist auch hier die Hauptbeschäftigung zu diskutieren. Der wesentliche Zweck ist, dass die an einem Ort versammelten Geschöpfe die miteinander Wortzusammenstellungen austauschen, später den Nichtanwesenden erzählen, was sich ereignet. Wenn das Jahr zum Ende der Stadt vorbei ist, kann ich hier vor Presse und Fernsehen voller Stolz erklären, diese Aktion darf als bemerkenswerter Erfolg gelten. Denn es hat ein Bewusstsein dessen, was wir erwarten können, tief in unser aller Geist und Herz eingebrannt, sodass das Interesse jetzt nicht so leicht wieder schwinden wird. Eine Analyse. Meinungen zu umreißen und sie von denen anderer abzugrenzen, macht einen großen Teil ihrer Bildung aus. Wenn sich zwei dieser Geschöpfe zum ersten Mal treffen, versuchen sie zunächst herauszufinden, welche Ansichten der andere hat. Nur wenn sie übereinstimmen, tolerieren sie einander. Leicht zu tolerierende Ansichten werden auch als anerkannte Meinungen bezeichnet. Das bedeutet, dass ein Gedanke oder eine Tatsache durch irgendeine Autorität abgesegnet worden ist. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass man sich nach dieser Meinung oder Tatsache richtet. Im Wesentlichen ist eine Meinung anerkannt, wenn sich alle an sie gewöhnt haben, wenn sie keine Aggressionen oder Ängste mehr hervorruft. Das Kennzeichen eines gebildeten Individuums ist folgendes. Es hat Jahre damit verbracht, anerkannte Meinungen zu speichern, die dann jederzeit abrufbar sind. Leuten, deren Meinung von der allgemeinen Norm abweicht, misstraut man. Sie gelten als verbohrt. Vor allem Frauen und junge Leute werden so bezeichnet. Um diese Zeit waren wir im Institut schon gut bekannt als Herbert Bond, 35 Jahre alt, männlich, und Johannes Krieger, 40 Jahre alt, männlich. Wir hatten gelernt, das direkte Warum unternehmen Sie nicht die und die Schritte zu vermeiden, da wir erfahren hatten, dass diese Art der Annäherung so etwas wie eine Blockierung oder Störung in Ihren Funktionen auslöst. Stattdessen fingen wir so an. Lassen Sie uns über die Faktoren diskutieren, die gegen diese oder jene Maßnahme sprechen. Zum Beispiel neue Gebäude nicht zu nah an den gefährdeten Gebieten zu errichten. Diese Formulierung bewirkte anfangs das größtmögliche Maß an angeregter Unterhaltung, ohne Feindseligkeit. Aber sehr bald schon wurde starke Erregung hervorgerufen durch Begriffe wie Profitstreben, kommerzieller Interessenkonflikt, wohlerworbene Anrechte, Kapitalismus, Sozialismus, Demokratie. Wir sind nicht in der Lage, den tieferen Sinn dieser Begriffe zu erklären, zumindest nicht so, dass unsere Wirtschaftsexperten damit zufrieden wären. Jedenfalls wurden die Gemütserregungen so heftig, dass die Konferenz nicht weitergeführt werden konnte. Die Lebewesen hätten gewiss angefangen, sich gegenseitig körperlichen Schaden zuzufügen. Bericht über die barbarischen Methoden der Stadtplanung. Anscheinend wird Ihre Verwaltung, Ihre Stadtplanung, nicht von den Bedürfnissen der Bevölkerung bestimmt, die in dem jeweiligen Gebiet lebt, sondern sie ist das Ergebnis eines Ausgleichs zwischen unterschiedlichen Interessengruppen, die sich alle nur aus eigennützigen Motiven an solchen Projekten beteiligen. Zum Beispiel wurde ein Komplex von besonders großen und aufwendigen Bauten direkt in der am stärksten gefährdeten Zone errichtet, weil dort die höchste Rendite erzielt werden konnte. Trotzdem kann man die Bauherren und Planer nicht als skrupellos bezeichnen, da sie selbst in vielen Fällen in dieser bedrohten Zone wohnen und arbeiten. Der modernsten Unfallstation unseres Landes. Ein Team von Ärzten und Krankenschwestern arbeitet rund um die Uhr, um Leben zu retten. Leben, das noch vor gar nicht langer Zeit verloren gewesen wäre. Die meisten Patienten sind Opfer von Autounfällen oder Straßenkämpfen und werden mit einem schweren Schock eingeliefert. 5 Minuten können zwischen Leben und Tod entscheiden. Darum setzt die Ließen wir das Institut und kehrten zum Stadtzentrum zurück, wo wir wieder Kontakt mit den jungen Lebewesen aufnahmen. Die Jungen im Institut, die alle in niederen Positionen arbeiteten, gehörten einer anderen Subkultur an, aber sie ahmten die älteren Lebewesen in Kleidung und Benehmen nach. Die jungen Lebewesen, die wir in der Stadt trafen, traten in Herden oder kleineren Gruppen auf. Und wir konnten als Herbert Bond und Johannes Krieger nur schwer Kontakt zu ihnen herstellen. Da wir älter und wie die herrschenden männlichen Lebewesen gekleidet waren, wurden wir verdächtigt, so etwas wie Spione zu sein. Wir nahmen darum die Gestalt von 2 Jugendlichen an, männlich und weiblich. Wir wollten ein Viertel des verbliebenen Energievorrats für den Versuch aufwenden, Sie dahin zu bringen, sich über ein Problem zu einigen und dementsprechend zu handeln. Denn wie die Älteren diskutieren, reden und singen sie endlos, genießen zufrieden das angenehme Gefühl der Übereinstimmung mit den anderen und machen dies zum Selbstzweck. Wir schlugen ihnen vor, sie sollten angesichts der bevorstehenden Katastrophe versuchen, alle Gleichaltrigen zu überreden, die Stadt zu verlassen und woanders zu leben. Das Einzige, was passierte, es wurden einige neue Lieder gesungen. Alle in traurigem Ton, alle über das Thema der unvermeidlichen Katastrophe. Immer und immer wieder hörten wir Redewechsel in folgenden Variationen. Billig 2. Du glaubst also, dass es passieren muss. Und innerhalb von 5 Jahren. Das sagen die. Aber du glaubst doch nicht, dass es wirklich passiert. Wenn es passiert, dann passiert es. Aber da gibt es kein Wenn. Es wird passieren. Die sind alle korrupt. Was können wir da machen? Die wollen uns alle töten. Wer ist korrupt? Na, die Alten. Die beherrschen alles. Aber warum unternimmst du denn nichts dagegen? Man kann nichts gegen sie unternehmen. Sie sind zu stark. Wir müssen eben ausweichen. Wir müssen wie das Wasser sein. Aber noch bist du hier, wo es passieren wird. Und das sagen die. Und Hunderte von ihnen begingen Selbstmord, indem sie hinaus aufs Meer ins Dunkel schwammen, während andere sich von den hohen Felsen ins Wasser stürzten. Dank sagen für diese Stiftung von $500.000, um ein Vogelreservat im Stadtpark zu errichten. Es wird Exemplare aller in der Welt bekannten Gattungen beherbergen. Ich habe die Hoffnung, dass die infolge der Grausamkeit und Verantwortungslosigkeit des Menschen von Ausrottung bedrohten Gattungen dieses Refugium benutzen werden, dass sie sich dort regenerieren und vernähren können, bis unsere Vögel... Gründlich zu erläutern, ist leider zu wenig Energie vorhanden. Wir entschieden uns, einen letzten Versuch zu starten. Wir verließen die Herden der Jungen und kehrten zu den älteren Lebewesen zurück, da sie die Macht in Händen haben. Allerdings nicht zu denen vom Institut, deren emotionale Unbeständigkeit wir ja bereits erfahren hatten. Es war unbedingt erforderlich, eine Wortfolge auszuwählen, die keine Erregung aufkommen ließ. Eine anerkannte Meinung, die wir durch einen ihrer angstmindernden Kunstgriffe verstärken wollten. Außer dem Kniff mit der Konferenz gibt es eine weitere Möglichkeit. Beunruhigende oder unangenehme Meinungen werden in ein Ritual verpackt und durch eine technische Erfindung weitergegeben, die sie Fernsehen nennen. Diese Erfindung ermöglicht es, Bilder an Millionen von Lebewesen gleichzeitig zu übermitteln. Eine Folge von Ereignissen, die aus dem Rahmen ihres offiziellen Moralkodex fallen oder gerade an der Grenze liegen, wird vorgespielt und erregt heftigen Beifall oder Missbilligung. Es ist eine Art Katharsis. Mit der Zeit werden diese Ereignisfolgen dann vertraut. Dieses Verfahren, ungewohnte Meinungen auszuprobieren, die Zuschauer an sie zu gewöhnen, wird ständig praktiziert. Parallel dazu praktizieren sie das rituelle Vorspielen von Situationen, die bekannt und banal sind. Sie sollen auf diese Weise interessanter erscheinen. Durch diese Methode wird eine Lebenssituation, die ein Individuum als unerträglich langweilig und eintönig empfinden könnte, reizvoller gemacht, bis das Individuum sie schließlich ohne Auflehnung erduldet. Wir entschieden uns für einen anderen Mechanismus, ein Spiel mit Worten. Eines ihrer Spiele besteht nämlich darin, dass Wortfolgen von zwei oder mehreren Einzelwesen diskutiert werden. Wir hatten wieder unsere Identität als Herbert Bond und Johannes Krieger angenommen. Mit gefälschten Ausweisen aus einem geografischen Bereich namens Deutschland, vor kurzem noch eine mächtige und streitsüchtige Unterspezies, die wegen ihrer Aggressivität und militärischen Tapferkeit in der Vergangenheit noch heute ein gewisses Prestige genießt, erhielten wir Zugang zu einer Fernsehzentrale. Wir schlugen ein Wortspiel über das Thema »Urteile nicht nach Worten, sondern nach Taten« vor. Um es vorweg zu sagen, es gab viel Gelächter, ein Zeichen, das uns hätte warnen sollen. Es war kein feindliches Auslachen, das man als unangenehm empfindet, das aber in Wirklichkeit leichter einzuordnen ist als das Mitlachen, das Lachen der Zustimmung, des sich geschmeichelt Fühlens. Dieser zweite Typ des Lachens wird durch Minderheiten hervorgerufen, die glauben, sie seien der Masse voraus. Das aggressive und feindliche Auslachen zeigt dem Zuschauer, dass ein Gleichgewicht besteht. Das zustimmende Mitlachen dagegen erweckt Angstgefühle, wenn die vorgetragenen Meinungen anerkannte Normen in Frage stellen. Wir wiederholten unsere These. Diese Gesellschaft steht dem Tod und dem Leid gleichgültig gegenüber. Angst wird nicht erfahren, zumindest nicht auf eine Weise, die für den Schutz der Gesellschaft oder des Einzelnen nützlich ist. Niemand sieht diese Tatsachen, weil alle Beschreibungen von Verhaltensweisen in Widerspruch zu den Tatsachen stehen. In offiziellen Wortfolgen ist von Selbstschutz und dem Schutz anderer die Rede, wird vor der Zukunft gewarnt und Mitleid und Erbarmen mit anderen gefordert. Während wir diese unsere These entwickelten, begleitete uns Gelächter, laut und anhaltend. Unsere Opponenten waren zwei Professoren des Worts von der hiesigen Universität. Es gibt für alle Spiele eine Grundregel. Sie nennen das Ausgewogenheit. Das heißt, jede Aussage muss dasselbe Gewicht haben wie die vorangegangene. Die Beiträge unserer Diskussionspartner hatten die gleiche Länge wie die unsrigen, enthielten genau die entgegengesetzten Ansichten und waren leicht und humorvoll im Ton. Als wir wieder an der Reihe waren, zählten wir Fakten auf, wie die Stadt sich angesichts einer sicheren Katastrophe verhalte. Aber wir kamen nicht weit. Sobald wir vom Allgemeinen zum Besonderen kamen, erstarb das Lachen und es entwickelte sich heftige Feindseligkeit. Zwar legten die beiden hiesigen Professoren weiterhin das ruhige Benehmen an den Tag, das von ihnen bei diesen Spielen erwartet wird, aber sie wurden spürbar nervöser. Und als das Ritual zu Ende war, sagten sie, dass sie vermutlich ihre Anstellung verlieren würden. Sie machten uns dafür verantwortlich, weil wir uns nicht an die Auflage gehalten hätten, dass diese Rituale durchweg heiter im Ton und allgemein in der Sache gehalten sein müssten. Als wir zum Ausgang des Gebäudes kamen, wartete draußen eine feindselige Horde, vorwiegend ältere Lebewesen. Die Veranstalter des Ritualspiels zerrten uns zurück und gaben uns eine Leibwache, da die Horde anscheinend so wütend war, dass sie uns töten wollte. Und wir kamen Verstorbenen zu uns, zu Freunden im Leid. Wir behandeln die Dahingegangenen mit aller Ehrfurcht. Sorgen sie, wie es einst Mutter, Vater, Ehemann, Ehefrau, Bruder oder die kleine Schwester taten. Liebevoll wird der Entschlafene zu seiner letzten Heimat getragen, sanft zur Ruhe gebettet an einer Stätte, wo Blumen blühen und Vögel jubilieren. Auch sie werden dort immer einen Zufluchtsort haben, wo ihre Gedanken bei ihren verstorbenen Freunden verweilen können. In Liebe und Glück. Energie wird äußerst knapp. Wir können nichts mehr tun. Diese Mission muss als gescheitert angesehen werden. Wir haben nichts erreichen können. Wir verstehen die Ursachen ihrer Unzulänglichkeit nicht. Auf keinem anderen uns bekannten Planeten gibt es eine Spezies wie diese. Als die Wachsamkeit unserer Leibwache nachließ, dematerialisierten wir uns und kehrten zum Raumschiff zurück. Sie werden glauben, dass wir geflüchtet oder vielleicht Opfer einer Entführung durch die noch immer Stieren gegen dieses schockierende und abscheuliche Programm, das in einer Art und Weise Anstoß erregt hat wie noch kein Programm zuvor. Es ist nicht das, was unsere zwei Besucher gesagt haben. Es ist die Art und Weise, wie sie es gesagt haben. Schließlich müssen wir alle mit den Tatsachen leben, von denen sie anscheinend ganz naiv annehmen, dass sie für uns eine Offenbarung sind. Was den schlechten Geschmack betrifft, den ungeschliffenen Ton, das abstoßende Benehmen und die Rücksichtslosigkeit gegenüber den innersten Gefühlen der Zuschauer, so sind die Professoren Bond und Krieger durch nichts zu überbieten. Kurze Zurückkehrung. Wir kommen zu einem vorläufigen Schluss, und zwar: Eine Gesellschaft, die zu einer Katastrophe verurteilt ist und unfähig, sich dagegen zu wappnen, kann nicht damit rechnen, zu überleben. Der kleine Mann, die Befehlsempfänger, die Angepassten, die Gutmütigen müssen damit rechnen, die ersten Opfer zu werden. Nur die Landstreicher, die Kriminellen, die Verrückten, die Obdachlosen werden die Chance haben zu überleben. Wir kommen daher zu der Überzeugung: Wenn sich das Erdbeben innerhalb der nächsten 5 Jahre ereignet, bleibt nur jene Menschenklasse übrig, die von den gegenwärtigen Führern der Gesellschaft als nicht wünschenswert angesehen wird. Die gegenwärtige Gesellschaft ist zu unflexibel, um sich anzupassen. Wie wir bereits darlegten, haben wir keine Ahnung, warum das so sein muss, was mit ihnen nicht in Ordnung ist. Aber vielleicht sind in der Stadt Gruppen von Einzelwesen verborgen, wie das Sam Baker, ein Farmer aus Long Ridge, teilte unserer Redaktion mit, er habe gestern Abend bei Sonnenuntergang 100 Yards von seinem Zaun entfernt ein glänzendes, rundes Ding aufsteigen sehen. Nach seiner Aussage stieg es mit solcher Geschwindigkeit empor, dass es fast unmöglich war, ihm mit den Augen zu folgen. Andere Augenzeugen aus demselben Gebiet behaupten, ungewöhnliche Erscheinungen während der letzten Tage gesehen zu haben. Die offizielle Erklärung lautet, dass die ungewöhnlich intensiven Sonnenuntergänge des vergangenen Monats starke Luftspiegelungen verursacht haben. Militärsektor 3 an Oberkommando. Streng vertraulich. Das UFO blieb die ganze Zeitdauer von 7 Tagen unverändert auf der Stelle. Es wurde niemand beim Verlassen des UFOs gesehen. Das stimmt genau mit den vorangegangenen 12 Landungen an gleicher Stelle überein. Es war das 13. UFO dieser Serie. Aber es war viel größer und stärker als die früheren 12. Die Differenz, die von Sonoscope 15 festgestellt wurde, war beträchtlich. Dieses UFO war, wie die vorangegangenen 12, dem gewöhnlichen Auge kaum sichtbar. M8 vermutet, dass alle 13 UFOs Beobachtungsraumschiffe der Chinesen sind. Wir sind der Auffassung, dass sie von unserer Marineabteilung 15 sind. Da ihnen der Zugang zu diesem Gelände untersagt ist, das unter der Leitung der Kriegsabteilung 4 steht, sollten wir sie ein für alle Mal zur Hölle schicken, wenn sie es noch einmal versuchen. Luftwaffe 14 an Zentrum. Luftwaffe 14 an Zentrum. Landungen gehen weiter. Letzte Woche Nummer 13. Ebenfalls unbemannt. Bestätigen Meinung von russischer Herkunft. Müssen 2 weitere Landungen südlich der Stadt mitteilen, beide an derselben Stelle, in einem Abstand von 3 Wochen. Beide Raumschiffe identisch mit der Serie von 55 Landungen im Norden der Stadt im letzten Jahr. Die 2 südlichen Landungen stimmen zeitlich überein mit dem Verschwinden von 11 Menschen. 5 das erste, 6 das zweite Mal. Wir können das nicht mehr mit dem Wort Zufall abtun, müssen vielmehr die Möglichkeit ins Auge fassen, dass alle oder einige bemannt sind. Aber mit Individuen, deren Struktur so verschieden von der unseren ist, dass wir sie nicht sehen können. Wir möchten betonen, dass Sonoscope 4 nur in der Lage ist, die Raumschiffstypen auszumachen, nicht aber die Anwesenheit von irgendwelchen Wesen. Wir weisen darauf hin, dass die scherzhafte Bezeichnung kleine grüne Männchen die nüchterne Einschätzung und Bewertung dieser Möglichkeit verhindern könnte. Bitten um frühestmögliche Bestätigung, ob wir die Taktik, das Verschwinden von Menschen herunterzuspielen, beibehalten. Gerüchte sind ganze Gruppen von Menschen hierher gefahren. In das Gebiet, wo nach Ihren Informationen die letzten UFOs gelandet und aufgestiegen sind. Vergangene Nacht betrug die Zahl über 50.000. Aber in Luftwaffe 14 an Zentrum. Luftwaffe 14 an Zentrum. Trotz Gesamttaktik 19 gibt es Gerüchte. Sehen es als ratsam an, das Gebiet abzusperren. Befürchten allerdings extreme Paniksituationen. Sehen aber keine Alternative. Die Bewegung seid bereit für den Tag hat schon Zehntausende von Anhängern. Und es werden immer mehr. Schlagen deshalb folgende Bekanntmachung vor. Kernkraftwerkdefekt, möglicherweise radioaktiv verseucht. Ich wiederhole, Kernkraftwerkdefekt, möglicherweise radioaktiv verseucht. Auf NDR Kultur brachten wir Bericht über die bedrohte Stadt von Doris Lessing. Aus dem Englischen von Adelheid Durmagen. Funkbearbeitung Monika Klostermeier und Hans Rosenhauer. Es sprachen erster Planetarier Lutz Mackenzie, zweiter Planetarier Marin Dickhoff. In weiteren Rollen wirkten mit Wolfgang Jürgen, Jens Wawczyk, Mick Werup, Sabine Karg, Peter Hickt, Christian Salvesen, Verena Witt, Joachim Brauner, Günther Heising, Günther König, Hans Petsch, Jost Siethoff, Knut Hinz, Helmut Ahner, Angelika Drag-Wedekind, Rüdiger Schulzki, Gerd Samariter, Konrad Kraus und Wolfgang Kaven. Regie Hans Rosenhauer. Sie hörten eine Aufnahme des NDR aus dem Jahr 1981.